This is the Record of John, Orlando Gibbons. Im Hintergrund läuft eine Aufnahme und ich singe die erste Altstimme mit. Straight to the way of the good of God.